Abschnitt 30 aus Deutsche Nordseeküste, Friesische Inseln und Helgoland von Hippolyt Julius Haas. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 15. Kapitel: Bremen und die Marschlande am rechten Ufer der Weser, Teil 3. Nördlich von Bremen, zwischen Lesum und Neuenkeen, tritt die Geest an das rechte Weserufer heran, alsdann begrenzt wiederum Marschland in der Breite von 5 bis 7 Kilometer und mehr den Strom. Dieser schmale Marschstrich zerfällt in das Land Osterstade im Süden, etwa von Rade im Amte Blumenthal an, bis zum Lande Würden. Osterstade gehört zu Hannover, das nicht einmal eine Quadratmeile große Land Würden dagegen ist oldenburgisches Gebiet. Dann folgt nördlich von Würden das hannoversche Vielland, ein schmaler, aber sehr fruchtbarer Marschrand, der sich bis zum Geestefluss hinzieht. Die 4 sehr wohlhabenden Dörfer, die dazugehören, liegen alle auf der Geest selbst. Daran schließt sich wiederum weiter nach Norden zu das uns bereits bekannt gewordene Gebiet von Geestemünde und Bremerhaven. Und dann kommt schließlich als nördlichstes der Marschlande am rechten Weserufer das Land Wursten. Osterstade, der Name will so viel besagen als das östliche Stedinger Land, unterscheidet sich eigentümlich auf den ersten Blick von den meisten Marschlanden. Es trägt den Charakter einer einzigen, weiten, üppig grünen, von zahllosen Wassergräben nach allen Richtungen durchschnittenen Ebene, die, als fast durchweg kräftiges Weideland, von 1000 buntscheckigen Rindern belebt wird. Hier und dort inmitten der weiten grünen Flächen ein paar Kornfelder. Alle halbe Stunde ein buschreiches Dorf, meistens in der Nähe des Deiches, und endlich die großen Bauernhöfe. Nicht wie in anderen Marschen einzeln umhergestreut, sondern fast alle im Weichbilde der Dörfer selbst liegend, die dadurch ein stattliches Ansehen erhalten. Außer den Bäumen, welche die Häuser beschatten, und außer einer langen Reihe hoher Weiden der äußeren Deichbärme trifft das Auge selten auf Baumwuchs, da die Wege hier nicht, wie in anderen Marschen, mit solchen bepflanzt sind. So beschreibt Hermann Almers seine engere Heimat. Bei Alisny, dem jetzigen Dorfe Alse im oldenburgischen Kirchspiele Rodenkirchen, überschritt Karl der Große 797 die Weser und betrat Osterstade beim Dorfe Rechtenfleth, das, nebenbei bemerkt, Hermann Almers Wohnsitz ist. Von hier aus zog er über Stotel nach Bederkesa und von dort ins Hadelner Land, dessen sächsische Bewohner er nach hartnäckigem Widerstand bezwang. Nahe bei Bederkesa wurde im Jahre 1855 eine lange Holzbrücke im Moor entdeckt, wie man meint, ein Denkmal dieses Heereszuges. Von den männlichen Bewohnern wird hier, wie übrigens auch noch in anderen Marschgebieten, der Springstock, in Osterstade Klubenstock benannt, benutzt, den wir schon bei den Bauern Eider stets kennengelernt haben. Im Süden Osterstades herrscht das rein niedersächsische Element vor, im Norden das gemischt friesische, in Würden dagegen tritt das Friesische im Gesichtstypus, im Charakter und in dem Namen der Bewohner schon ungleich merklicher hervor und lässt den Würdener schon bedeutend derber, selbstständiger und entschlossener auftreten als seinen südlichen Nachbar, den Almers, dem wir hier weiter folgen, als den in politischer Hinsicht allerzahmsten, gleichgültigsten und allerloyalsten sämtlicher Marschbewohner schildert. In Würden und in den Marschen der nördlich davon in die Weser mündenden Lune ist reger Ziegeleibetrieb, da der schwarze Marschton sich sehr gut dazu eignet und sehr harte und dauerhafte Mauersteine liefert, die fast durchweg von Arbeitern aus dem Lippischen hergestellt werden. Das Viehland, vom Altfriesischen mit Sumpf gleichbedeutendem Worte Vieh, ist die Übergangsregion von der Fluss- zur Meeresstrandflora. Das Rohr nimmt ab, und dafür zeigen sich das Löffelkraut und andere Pflanzen des Meeresstrandes. In landwirtschaftlicher Beziehung steht dieser kleine Marschdistrikt oben an. Die Nähe von Bremerhaven, Geestemünde und Lehe, der vortrefflichen Absatzgebiete für die Produkte des Viehlandes, trägt ungemein viel zu dessen stetig wachsendem Wohlstande bei. Das Land Wursten ist fast gänzlich von Seemarsch gebildet, doch tritt in seinem nördlichen Teil, der vom Hamburger Amte Ritzebüttel eingenommen wird, die Geest bis an den Elbstrom heran. Die Marsch Wurstens grenzt unmittelbar an das Geestland. Deutliche Randmoore fehlen hier. Dem südlichen Teil des Landes liegt auf dem linken Weserufer der Langlütjensand gegenüber. Von dem mittleren und nördlichen Teile desselben breiten sich weit ausgedehnte Watten aus. Besonders fest ist der Seedeich gebaut. In seiner jetzigen Stärke wurde derselbe erst in den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts errichtet und durch einen großen Umzug sämtlicher Bauernwurstens zu Pferd und zu Wagen, durch einen feierlichen Gottesdienst in der Hauptkirche des Landes zu Dorum und durch ein Festessen eingeweiht. In seiner Grundfläche 160 Fuß breit und nahe an 30 Fuß in seiner Höhe haltend, steht der Wurster Deich wohl als der stärkste Seewall der Provinz Hannover da. An schönen Sommertagen auf ihm zu lustwandeln, ist einer der interessantesten Genüsse, gehoben durch die überraschenden Kontraste des segeltragenden Flusses, des möwenumschwärmten Watts und des fruchtbaren Landes mit seinen auffallend zahlreichen Kirchtürmen, Höfen und Dörfern im wogenden Saatmeere. Almers. Wursten ist 3,97 Quadratmeilen groß, gleich 21.797 Hektaren, und hat eine Bevölkerung von 9.000 Seelen, sodass auf die Quadratmeile 2.264 Menschen kommen. Dorum mit etwa 1.850 Bewohnern ist sein Hauptort und liegt etwa in der Mitte zwischen den vier südlichen Kirchspielen Imsum, Vremen, Mulksum, Misselwaden und den vier nördlichen Paddingbüttel, Mittlum, Kappel und Spieker. Die Kirchen sind klein und niedrig, an der Westseite mit einem dicken, stumpfen Turm versehen und aus einem zyklopischen Mauerwerk von unbehauenen Findlingen aufgeführt. Der Boden Wurstens ist heller und sandiger als in den oberen Weser- und Elbmarschen, daher geeigneter zum Ackerbau, der die Haupterwerbsquelle der Bewohner bildet. Nur im Süden des Landes wird auch Viehzucht getrieben. Der Name bedeutet so viel als das Land der auf den Wurten, Werften sitzenden Bauern, der Wurtsassen. Wortsati, der lateinischen Schriftsteller und des Plinius bekannte Beschreibung von unserer Nordseeküste, passt ganz für die ersten Ansiedelungen der Wurster, die sich schon in frühen Zeiten zu einem kühnen Seeräubervolk ausgebildet hatten. Die Bevölkerung ist rein friesischer Abkunft und noch bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts hinein hatte sich in Wursten die friesische Sprache erhalten, die jetzt nur noch in den Namen der Einwohner und der Ortschaften klingt. Von den alten Rechten der Wurster ist noch vielerlei erhalten geblieben, so die Landesversammlung zu Dorum, welche die Verwaltung der inneren Angelegenheiten des Landes, wie das Deich- und Sielwesen, zu regeln hat. Zwei große Übelstände im Lande Wursten, die sich übrigens auch in den übrigen Marschlanden mehr oder weniger fühlbar machen, sind das Marschfieber und der Mangel an gutem Wasser, sodass besonders in letzterer Hinsicht Winterkälte und dürre Sommer große Not hervorrufen. Ihre besondere Freiheitsliebe und ihren großen Unabhängigkeitssinn haben die Wurster von alters her in vielen Kriegen bewährt, die meist von Seiten der Bremer Erzbischöfe zu ihrer Unterwerfung gegen sie geführt worden sind. Und selbst schreckliche Niederlagen, die sie erleiden mussten, und die argen Verwüstungen ihres Landes durch den Feind 1516 und 1526 hielten sie nicht ab, den Kampf für ihre Selbstständigkeit immer wieder von Neuem zu beginnen. In der Mitte des 16. Jahrhunderts trat in der Geschichte des Landes Wursten ein Wendepunkt ein. Des langen Haders und Kämpfens müde, entschlossen sie sich, dem Bremer Erzbischof billige Steuern zu zahlen, der dafür ihre Rechte anerkannte und gewährleistete. Später kam Wursten dann unter das schwedische, hierauf unter das dänische Zepter, im Jahre 1715 aber unter den Schutz des Kurhuts von Hannover. Seither hat es die Geschicke dieses letzteren Landes geteilt. Eine 44 Kilometer lange Eisenbahnlinie verbindet nunmehr, das Land Wursten durchziehend, Geestemünde über Lehe, Imsum, Dorum und so fort mit Cuxhaven. Letzteres ist ein emporstrebender Flecken im hamburgischen Amte Ritzebüttel und seit 1872 mit dem gleichnamigen letzteren Orte vereinigt. Gegenwärtig zählt es 6.200 Einwohner, verfügt über große, im letzten Jahrzehnt erbaute Hafenanlagen, Anlegestelle für die Dampfer der Hamburg-Amerika-Linie, eine Lotsenstation und hat zugleich auch ein früher vielbesuchtes, später durch die Konkurrenz der Seebäder auf den ostfriesischen Inseln etwas herabgekommenes, neuerdings aber wieder im Aufschwung begriffenes Seebad. Am Ende der alten Liebe, der Strandpromenade Cuxhavens, steht ein 25 Meter hoher Leuchtturm. Draußen an den äußersten Mündungen der Elbe erheben sich zwei weitere Leuchtfeuer auf der kleinen Marschinsel Neuwerk. Nordwestlich von dieser bezeichnet die Rote Tonne die Einfahrt in den Strom. Starke Küstenbefestigungen etwas nördlich von Cuxhaven verteidigen diese letztere. Ganz an der Nordspitze des Landes liegen endlich noch die kleinen unbedeutenden Orte Döse auf Marschland und Dunen auf Geest, in welchen in neuerer Zeit Kinderhospize entstanden sind. Ende von Abschnitt 30. Gelesen von Klaus Missfeld.